Ein kleiner Kobold wie der Pumuckl kann unmöglich alle Feste und Gebräuche von uns Menschen kennen. Und so kommt es, dass der Pumuckl, seitdem er für den Schreinermeister Eder sichtbar ist, immer wieder verwundert fragen muss, was dies und jenes bedeutet. So war es auch am Tag vor dem Nikolausabend. Du musst mir sofort etwas sagen, nämlich, so. Weißt du was, also es passieren Dinge, sag ich dir, ganz seltsame Dinge. Alle Kinder reden davon, nur ich kann nicht davon reden, weil ich gar nicht weiß, von was ich denn rede, wenn ich vom Nikolaus rede. Also ich frage dich jetzt etwas. Ja. Wer und von wo und warum ist der Nikolaus? Ja, jetzt fang dich nur wieder. Ja. Also, du weißt nicht, wer der Nikolaus ist. Das weiß ich nicht. Geh zu. Denk doch einmal drüber nach. Wir haben bestimmt im vorigen Jahr schon davon geredet. Ja, vor einem Jahr. Ja. Also vor einem Jahr, da haben wir bestimmt von so vielen Dingen geredet und dazwischen wieder von so vielen Dingen, dass ich ja einen Kopf haben müsste, wie so riesengroß, vielleicht wie ein Kürbis, okay, wenn ich komm, das alles wissen nicht. Sollte. Ja, das hättest du ja in deinen kleinen Kopf behalten können. Jetzt, nicht? Jetzt sag doch endlich was. Also der Nikolaus, das ist ein Heiliger. Ein Heiliger, warum ist der so? Ein Heiliger. Ja, und einmal im Jahr kommt er runter zu uns. Das heißt, so die Kinder kommt da runter, nicht? Ah, ja, und einmal im Jahr, das ist jetzt? Ja, jetzt, ja. Und was tut er bei diesen Kindern? Na ja, so, die Braven schenkt er was und die Bösen, die steckt er in den Sack. Uiuiuiuiuiui, da muss er ja einen Sack zum Aufblasen haben, sonst gehen ja die vielen, vielen bösen Kinder gar nicht da rein. Na, die kommen doch nicht alle in einen Sack, Pumuckl. Der hat schon mehrere Säcke. Ah, 1719-11 vielleicht. Ja, vielleicht. Und wo tut er dann die vielen, vielen Säcke voll Kinder hin? Ja, das weiß ich nicht. Ich war immer bei den ganz Braven. Weißt du, ich war ein braves Kind. Aha. Und da hat er mich nicht mitgenommen. Och, schade. Was? Ich meine, schade, weil du ja sonst davon was erzählen könntest. Nein, danke schön. Das wäre kein Spaß gewesen, glaube ich. Also, weißt du, ich bin ja recht froh, dass ich kein Kind bin. Ja. Ich bin zwar ein ganz, ganz, ganz braver Pumuckl und ich würde sicher auch was geschenkt bekommen. Du sei nicht so sicher. Ich weiß ja, nicht. Eben. Ich ja. weiß es ja auch nicht. Manchmal warst du recht frech. Ja. Und boshaft auch. Und das kann der Nikolaus gar nicht vertragen. Eben darum bin ich ja froh, dass ich kein Kind bin. Ach so. Also ich kann Leute ärgern und dem Meister Eder nicht folgen und was hinunterwerfen. Nein, das kannst du nicht. Natürlich kann ich. Schau mal, wie ich's kann. Hörs dich sofort auf. Nein, ich höre nicht auf. Ich bin ein Kobold und sonst nichts. Hurra! Das hebst du auf der Stelle wieder auf, was du runtergeschmissen hast. Nein, ich mache jeden Schabernack und niemand steckt mich in den Sack. Du täuschst dich ja nicht. Plötzlich ist der Nikolaus da und schaut zum Fenster rein und sieht, wie böse du bist. Und schon nimmt er dich mit. Der kann mich ja gar nicht sehen. Ich bin ja unsichtbar. Du, da tät ich mich nicht drauf verlassen an deiner Stelle. Wieso? Der Nikolaus ist nämlich ein ganz besonderer Mann. Der hört und sieht viel mehr als wir Menschen. Das glaube ich dir nicht. Das sagst du jetzt bloß, nein. weil du willst, dass ich das da aufhebe. Aber ich glaub's dir nicht. Kobolde sind unsichtbar. Das ist ein uraltes Koboldsgesetz. Verstehst du? Das ist ein Koboldsgesetz. Ja, schon, aber vielleicht gibt's auch ein Himmelsgesetz, wonach dich der Nikolaus doch sieht. Und dann steckt er dich gleich in den Sack, das sag ich dir. Ich habe also noch nie habe ich was von einem Himmelsgesetz Komm, gehört. Komm, jetzt sei brav, heb schön alles auf, was du untergeschmissen hast. Nein, ich lass es liegen. Pumuckl, wenn du nicht gleich brav bist. Was ist dann? Nichts ist dann. Selbst wenn es ein Himmelsgesetz gibt und wenn alles wahr ist, was du sagst, kann mir der Nikolaus doch nichts ja, tun. Ja, das glaubst du, ne? Ja, denn er kommt ja gar nicht zu uns, ja. Der kommt ja nur zu Kindern. Und ich bin ja gar kein Kind und du bist auch kein Kind. Ich bin ja ein Kobold und du bist ganz groß. Und wer nicht kommt, der kann auch niemand in den Sack stecken. Wie bin ich schlau? Ja, du unschlau, dass ich nicht lach. Frech bist, das ist alles. Und wenn ich dir einen guten Rat geben darf, sei wenigstens vorsichtshalber brav. Beim Nikolaus ist man vor gar nicht sicher. Die Kinder machen's genauso. Viele lernen sogar extra ein Gedicht auswendig, das sie dem heiligen Nikolaus aufsagen, damit er nicht so streng ist. Aha. Und brav sein und ein schönes Ein schönes Gedicht, das hat schon manchem Lauser was geholfen. Ein Gedicht? Oh, ja, da kann mir ja überhaupt nichts passieren. Ich kann ja 1100 Gedichte aufsagen. Ja. Die muss ich ja gar nicht erst lernen. Die dichte ich einfach so drauf los, weißt du? Ja, ich also weiß schon. Zum Beispiel so: Sehr verehrter Nikolaus, komm nicht herein, bleib, lebe draus. Glaub mir, ich bin furchtbar brav, na. Vor allem, wenn ich schnarch im Schlaf. Ja, doch. Willst ja. du mich fangen? Erwischst du mich bestimmt gar nie. Ich beiß ein Loch in deinen Sack. Das ist ein feiner Schabernack. Dann purzeln alle Kinder raus. Sehr verehrter Nikolaus. Der soll kommen. Auf der Stelle soll er kommen. Ich will ihm alle Ohren voll dichten. Ja, das nützt überhaupt gar nichts. Warum? Du hast doch eben gesagt, dass ein Gedicht... Also ja, ein, aber das wenn ein Gedicht ich ihm dann erzähle, dass du das alles runtergeworfen hast und dass ich, alter Mann, mich hab bücken müssen, da möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Wirst du das sagen? Ja, warum nicht? Das darfst du nicht sagen! Das ist ja gepetzt. Ja, aber wenn er mich fragt, muss ich sagen. Denn den Nikolaus darf man nicht anlügen. Ach, Unsinn, der kommt ja gar nicht. Ja, und ja, wenn, ja, weißt du, und wenn, dann sieht er mich ja gar nicht. Und wenn er mich doch sieht, dann kann ich ja viel, viel schneller rennen als er. Und überhaupt willst du mir bloß Angst machen. Ja. Ich habe aber keine Angst. Ich bin ein Pumuckl, ein Nachfahre der mutigen Klabauter. Ich bin ein oberklabauter Kobold und überhaupt kein Aufhebekobold. Ja, ja. Und dein Nikolaus, der geht mich überhaupt nichts an. Ja, das und wenn er kommt oder wenn ich ihm begegne, dann tanze ich vor seiner Nase hin und her und zwick ihn in den Fuß und zieh ihn am Bart und kitzle ihn so, dass er seinen dummen Sack fallen lässt. Ui! Aha, das wird ein Spaß. Ja, ja, ja, du gibst genauso an wie die Kinder, bevor der Nikolaus kommt. Und wenn er dann da ist, dann wären sie so klein, dass beinahe in ein Mauseloch hineinpassen. Ja, ja, aber ich werde nicht so klein, denn ich bin schon so klein. Mhm. Aber weißt du, nur äußerlich, innerlich bin ich ja ein Löwe, jawohl. Dass ich nicht lache. Lach du nur, aber ja. Ich beweise dir, dass ich überhaupt keine Angst vor deinem Nikolaus habe. Ja. Überhaupt keine. Ich gehe jetzt hinaus auf die Straße und schaue, ob der Nikolaus kommt. Ja, und dann stelle ich mich direkt vor ihn hin. Das wirst du sehen, dass er mich überhaupt nicht sieht. Jawohl, das tue ich. Und dann kannst du mir nie mehr Angst machen mit dem Nikolaus, wenn ich nicht brav bin. Und dann werfe ich Nägel und Zangen, Bürsten und Stangen. Dann zwick ich und pick ich und bin wieder glücklich. Glücklich. Und damit ist der Pumuckl tatsächlich durchs Fenster in den Hof hinausgesprungen. Es ist natürlich nicht wahr, dass er ganz und gar keine Angst gehabt hat. Sein Mut ist ein paar Meter vom Haus schon viel kleiner geworden. Und er ist furchtbar erschrocken, als er von Weitem einen Mann mit einer Pelzmütze gesehen hat. Erst als er merkte, dass der Mann keinen Sack bei sich hatte, beruhigte sich der kleine Kobold wieder. Und dann schlich er sich an zwei Kinder heran, die gerade vom Nikolaus redeten. Und was hörte er da? Nun das, was ihr alle kennt, wenn zwei richtige Aufschneider von ihrem Mut dem Nikolaus gegenüber reden. Wie sie ihn verulken und ihm ein Bein stellen wollten und dass sie viel schneller laufen könnten als der Nikolaus und dass das mit dem Sack gar nicht wahr sei, das Höchste an Strafe wäre eine Ohrfeige. Ihr könnt euch denken, wie triumphierend der Pumuckl nach Hause kam. Hupsasa, tiralala, das ist ja alles gar nicht wahr, ist alles gar nicht wahr. Ja. Der Nikolaus hat noch nie ein Kind mitgenommen. Ja. Der Nikolaus weiß gar nicht alles. Man Aber kann du. Sogar ganz frech sein und dann gibt's höchstens eine Ohrfeige. Ach. Niemand hat Angst vor ihm. Niemand. Geh, was du nicht sagst. Woher hast denn die Weisheit? Diese Weisheit, die habe ich von zwei Kindern. Weißt du, was man tun muss, damit der Nikolaus rauskommt? Na, was denn? Man muss seine kleine Schwester zwicken, dass sie richtig schreit. Das ist ganz einfach. Ja, ganz einfach. Und wo nimmst du die kleine Schwester her? Ich zwicke dich. Jawohl, so. Au, hörst du nicht gleich auf zum Kuckuck? Nein, ich höre nicht auf. Ich fange erst an. Mir kann überhaupt nichts passieren. So. Nichts passieren, nichts verlieren, Wand anschmieren, Wand verzieren. Ui, das ist eine gute Idee. Okay. Ich bin vergnügt und wenn ich vergnügt bin, dann muss ich malen. Du? Ich male den Nikolaus an die Wand. Einen großen Nikolaus male ich hier an diese Wand. Dann kannst du dich fürchten. Ich male ihn mit einem riesen Bart und einem riesen Sack und einer riesen... Nix da, die Wand ist frisch gemeißelt, verstanden? Und außerdem tut man sowas nicht. Auf der Stelle gibst du den Bleistift her, sonst... Was sonst komme ich in den Sack, hack. Hier, mal ich mal einen Nico. Ja, Himmel, Donnerwetter, jetzt wird's aber zu bunt. Pfeilgrad hat er jetzt so einen solchen Strichchen gemacht. Wartbüschel, auf der Stelle kommst her. Ja, soll ich warten oder soll ich herkommen? Ich warte lieber. Da wirst du nicht lang warten, gleich hab ich dich. Du kommst also auf der Stelle her und nicht ich. Jawohl, erwisch mich. Ich erwisch dich schon und nachher sperre ich dich in die Schubladen da rein. Und raus kommst du nimmer so schnell. Ich fürchte mich überhaupt nicht vor deiner Schublade. Schlag. Ja, Edge, jetzt aber. Du tust mir weh. Nein, jetzt ist genug. Ich komm zu überhaupt keiner Arbeit mehr, vor lauter Ärger mit dir. Los. Hörst du das Zappeln auf? Das nützt dir nichts. Ich kann dich gar nicht mehr schnaufen, wenn du mich so festhältst. Aua. Da, nein, ins Schubladen nicht. Bitte nicht. Jetzt schnauf, so vielst willst. Ich schnaufe auch so viel, wie ich will. Ich schnaufe sogar noch mehr, als ich will. Ja, das kannst du halten, wie du willst. Ich hab jedenfalls jetzt meine Ruhe. Ich hab auch meine Ruhe. Oh, aber ich gebe keine Ruhe. Ruhe, sowas Dummes. Unruhe ist viel schöner. Du, gell? Ja, ich mache eben Unruhe hier drinnen. So. Geh jetzt hör doch so. Auf. Nein, ich hör nicht auf. Mir gefällt das nämlich. Wenn du jetzt nicht auf der Stelle aufhörst nachher. Was ist denn nachher? Ja, das wirst du dann schon sehen. Ich gehe jetzt weg. Und du kannst inzwischen raten, mit wem ich wiederkomme. Ich will aber nicht raten. Ich will viel lieber... Unruhe will ich viel lieber machen. Ich will aber gar nicht Unruhe machen. Ich will raus. Hallo. Komm bitte wieder. Aber ohne jemand. Wer ist denn der jemand? Nicht der Nikolaus. Bitte nicht der Nikolaus. Ich will ja wieder ganz brav sein. Ja, der Meister Eder ist weggegangen und hat wirklich die Absicht gehabt, zu schauen, ob er nicht dem Nikolaus begegnet. Aber so viel er auch geschaut und gewartet hat, er hat ihn nicht gesehen. Dafür ist die Frau Schröderbach vorbeigekommen, die Besitzerin von dem kleinen Schreibwarengeschäft, in dem der Meister Eder immer einkauft. Da sie sich schon viele Jahre kennen, unterhielten sie sich ein bisschen, und der Meister Eder fragte sie, ob sie nicht wisse, zu welchen Kindern in dieser Gegend der Nikolaus käme. Leider wusste das die Frau Schröderbach nicht. Aber sie machte einen anderen Vorschlag, mit dem sie dem Schreinermeister helfen konnte gegen ein, wie sie glaubte, besonders böses Kind. Er sollte es mit Hilfe eines umgehängten Nikolausbartes ein wenig einschüchtern. Sie verkaufte solche Bärte in ihrem Laden und es machte ihr Spaß, den Meister Eder richtig zu verkleiden. Er musste auch noch die Pelzmütze vom seligen Herrn Schröderbach aufsetzen, obwohl sie ihm viel zu groß war. So ging der Meister Eder zur Werkstatt zurück. Beim Aufsperren schon polterte er ganz furchterregend. So, da bin ich. Ich glaube, ich bin hier richtig. Eine Schreinerwerkstatt. Stimmt. Und? Ich rieche es deutlich. Hier muss ein Kobold namens Pumuckl sein. Pumuckl! Gib Antwort. Ich bin der Nikolaus. Und ich weiß, du bist frech. Und ich habe einen Sack dabei, und in den werde ich dich stecken. Pumuckl! Nun, wenn du keine Antwort gibst, dann muss ich eben schnuppern, wo du bist. Ich glaube, du bist in einer Schublade. Nein, ich bin in keiner Schublade. Nicht? Ich glaube, du lügst. Aber das werden wir gleich haben. Nein. Glaube nicht, dass ich dich nicht sehe. Ich habe die Gabe, dich zu sehen. Und du ärgerst den Meister Eder ganz fürchterlich. Den armen alten Mann ärgerst du. Nein, ich mach ja nur immer Spaß. Ich bin doch ein Kobold. Na und? Und, meine ich. Also, jetzt werde ich dich einmal herausholen aus deiner Schublade. Nein, bitte nicht. In der Schublade bleibe ich nämlich ganz gern. Weißt du, zur Strafe. Das genügt zur Strafe. Das genügt keineswegs. Du bist sogar noch in der Schublade, frech. Nein. Komm einmal her, du Bürschchen. Hallo. Ich kann ein Gedicht. Jawohl, ein sehr schönes Gedicht. Ich sage es dir gleich auf. Moment mal. Ah, da sitzt er ja. Der Pumuckl. Ganz im hinteren Eck der Schublade sitzt er. Der kann mich sehen. Ganz deutlich kann ich dich sehen. Vor allem sehe ich deine großen roten Ohren. Die sind sehr gut, um dich daran festzuhalten. Nein, die sind nur gut, um zu hören. Festhalten tut nämlich weh. Ja? Ich kann doch ein Gedicht. Weißt du, wenn du den Sack mal bitte schnell in die Ecke stellen könntest, da könnte ich dir ein sehr schönes Gedicht aufsagen. Sehr verehrter Nikolaus, komm nicht herein, bleib lieber. Nein, das geht ja nicht. Komm schon herein, bleib in dem Haus. Glaub mir, ich bin furchtbar brav, brav im Schlaf. Ja. Ich beiß kein Loch in deinen Sack. So ein dummer Schabernack. Gar nie. Ich kann nicht mehr dichten. Ich muss sagen, ich habe schon schönere Gedichte gehört. Ja. Aber es stimmt mich etwas milder, dein Gedicht. Obwohl mein Sack ist so schön leer und du bist so frech gewesen und ich habe noch gar nichts darüber gehört, dass du deine Frechheit leid tut und dass du dich bessern willst. Oh, doch, und wie ich mich bessern will. Bessern kann man sich ja gar nicht, wie ich mich bessern will. So, ja. Willst du wieder frisch gestrichene Wände vollschmieren? Nein, die will ich nicht mehr vollschmieren. Die will ich alle ganz leer schmieren. Nein, die will ich überhaupt, ich will überhaupt nicht schmieren, bestimmt. Und willst du alles aufheben, was du hinuntergeworfen hast? Ja, alles. Soll ich's gleich aufheben? Ja, gleich. Ja, aber bitte mich nicht in den Sack stecken. Heb erst mal alles auf. Ja, da. Halt! Die Sägespäne kannst du ruhig auf dem Boden liegen lassen. Die gehören dahin. Ach so, ja. Aber jetzt ist nichts anderes mehr zum Aufheben da. Soll ich vielleicht jetzt noch ein Gedicht aufheben, aufsagen? Nein, das erste hat mir genügt. Hat dir genügt? Tja, was mache ich jetzt mit dem Sack? Ja, gar nichts. Weißt du, wir könnten ja vielleicht Sägespäne reintun. Dann sieht er ganz voll aus und ich bleib zu Hause. Ui, das war jetzt schon fast wieder ein Gedicht, nicht wahr? Ja. Kannst du mir irgendetwas Gutes von dir sagen, zum Ausgleich für deine Schandtaten, etwas, das ich dir gut schreiben kann? Gut, ja. Ja, gut. Gut habe ich vieles getan. Na, was denn? Also, ich habe zum Beispiel sehr viel Gutes getan. Und da habe ich also zum Beispiel eine ganze Menge sozusagen. Ja, aber es fällt dir nichts ein. Nun, du kannst ja darüber nachdenken. Ja, oder ich frage den Meister Eder. Dem fällt vielleicht was ein. Das glaube ich nicht. Aber gut, frag ihn. Ja, ich frage ihn. Und wenn ihm was einfällt, dann soll er mir sagen. Ja. Dann werde ich mir das mit dem in den Sack stecken überlegen. Fällt ihm aber nichts ein, dann komme ich wieder und nehme dich mit. Du, gehst du denn jetzt? Ui, das ist ja schon leider. Ja, ich gehe. Ui. Und wenn du den Meister Eder ärgerst und wenn er kein gutes Wort für dich einlegen kann, dann komme ich und stecke dich in den Sack. Jawohl. Jawohl. Ich setze mich jetzt in die Schublade, ganz brav, also so brav, dass der Meister Eder 1000 gute Worte für mich auslegt, umlegt, einlegt. Dann bin ich aber neugierig. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nein. Nicht auf Wiedersehen. Da pumpert ja was ganz fürchterlich. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Und meine Knie. Mensch, das zittert ja alles ganz von alleine. Und was tue ich nur, dass der Meister Eder viele gute Worte für mich hinlegt? Wenn ich jetzt überall den Staub wegblase, so. Und hier noch. Und hier. Und was denn vielleicht noch? Ja, wenn ich vielleicht den Bleistiftstrich von der Wand wieder wegmache. Aber wie? Ich hab's. Wasser macht alles sauber. Wasser macht den Pumuckl sauber und Wasser macht den Boden sauber. Und dann wird Wasser auch die Wand sauber machen. Wasser und Seife macht allerdings noch sauberer. Also die Wand wird wieder so schön werden, wie sie noch gar nie war. Und der Meister Eder, der wird mich loben müssen. Und der Nikolaus, der wird wegbleiben müssen und sein Sack, der wird leer bleiben, hoffentlich. Und jetzt her mit der Seife und dem Wasser. Wasser macht nicht nur nasser, sondern auch Striche macht es viel blasser. Der Pumuckl machte sich sofort ans Werk. Er ließ Wasser in einen Becher laufen und schleppte den Becher zur Wand und dann schüttete er mit einem mächtigen Schwung das Wasser über den Strich. Aber, oh Schreck, die Wand wurde davon nicht heller, sondern dunkler. Das sah jetzt noch viel schlimmer aus als vorher. Der Pumuckl betrachtete das Ergebnis voller Entsetzen. Er war ganz verzweifelt. Ui, sieht er jetzt noch viel scheußlicher aus. So scheußlich, dass ich bestimmt gar kein gutes Wort eingelegt kriege. Was mache ich nur? Ich will doch nicht fort und ich will doch schon gar nicht in einen Sack. Da will ich ja noch lieber in die Schublade. Was mache ich nur? Verstecken nützt auch nichts, weil der Nikolaus ja schnuppern kann. Der kleine Kobold wusste nicht, dass Wasser zwar zunächst die Wand dunkel erscheinen lässt, dass sie aber wieder hell wird, wenn sie trocknet. So setzte er sich in die Schublade und weinte, bis der Meister Eder ohne Verkleidung wiederkam. So, da bin ich wieder. Ja, Pumuckl, was heulst denn? Alles ist aus, alles. Okay. Du wirst kein gutes Wort von mir dem Nikolaus sagen. Und dann wird er mich mitnehmen und die Wand. Und ich wollte doch bloß brav sein und den Strich wegwaschen. Ja, was ist denn an der Wand für ein Fleck? Das ist ein Wasserfleck. Ja, wenn es nichts weiter als Wasser ist. Nein, das ist nichts weiter. Na ja, das trocknet doch wieder, ne? Ja, das trocknet wieder. Ja, Er trocknet das ganz weg. Ja, also ich meine, so weg, dass du vielleicht doch für mich... Oh, bitte denk doch mal schnell nach, nicht wahr? Du findest doch vieles Gute an mir, dass du dem Nikolaus sagen kannst. Schau mal, ich habe alles aufgehoben und ich habe überall Staub weggeblasen und ich wollte sogar die Sägespäne wegräumen, aber der Nikolaus wollte sie nicht in seinem Sack haben, weißt du, weil er ja mich in seinem Sack haben will. Ja, sag mal, war denn der Nikolaus da? Und wie der da war, mit einer solchen Stimme. Und er kann mich nicht nur sehen, der kann mich auch riechen. Ja, aber der kann mich gar nicht riechen, weißt du? Mhm. Und lass dir bitte was Gutes über mich einfallen. Bitte. Ich soll mir jetzt ein gutes Wort für dich einfallen lassen. Ja, oder zwei gute Worte. Jetzt erst ärgerst mich zu Tod und dann soll ich dir wieder raushelfen aus dem Schlamassel. Mhm. Also, ich weiß nicht. Wenn dich der Nikolaus mitnimmt, dann bin ich eigentlich ganz froh. Nein, da bist du gar nicht ganz froh, sondern da bist du sehr traurig. Denn da wirst du nie mehr lachen können über mich. Und in dem kleinen, schönen Pumuckelbett, da wird kein Pumuckel mehr schlafen. Ganz leer wird es sein. Und die Schaukel wird nie mehr schaukeln. Und du wirst jeden Tag weinen und wirst sagen, oh hätte ich doch meinen Pumuckel. Wieder. Also, das glaube ich nicht. Und nie niemand macht mir so schöne Gedichte und reden kannst du mit niemandem mehr, nur noch mit dir alleine. Und da fällt dir bald nichts mehr ein. Und du kannst auch gar nicht mehr sehen, wie ein braver Pumuckl aussieht. Denn ab heute bin ich ja ganz, ganz brav. So? Ja, ja. Ja, also das würde ich natürlich schon ganz gerne erleben, wenn du ganz brav bist. Ja, dann denk dir nur ganz schnell was aus. Also zum Beispiel kannst du ja dem Nikolaus sagen, der Pumuckl, der hilft mir immer so viel bei der Arbeit. Ja, das wäre ja gelogen. Ja, oder du kannst ja sagen, der hilft mir ab und zu ein bisschen bei der Arbeit. Nicht ab und zu, nicht einmal. Und dann kannst du sagen, der Pumuckl ist ein Nachfahre von den Klabauters. Und die Klabauters, die sind auf Segelschiffen gefahren. Das ist doch kein Verdienst für dich, oder? Nein, das ist kein Verdienst. Ja, dann sag eben, dass ich... wenn mir doch kein gutes Wort über mich einfällt. Ja, mei, dann kann ja mir auch keins einfallen, ne? Da hat was gepoltert. In deiner Wohnung oder im Treppenhaus oder wo? Ist das der Nikolaus? Also, ich werde mal nachschauen, was das war. Ne? Wenn das der Nikolaus ist, was sagst du da? Bitte sag was Gutes. Naja, schauen wir halt einmal. Ne? Oh, lieber Nikolaus, bleib doch draus aus diesem Haus. Es ist ein Graus. Ich wäre eine Maus. So, es ist alles in Ordnung. Mei, Pumuckl, du zitterst ja. Ich zittere. Nein, es zittert mit mir ganz von allein. Ja, es ist ja alles gut. Schau mal, was ich da hab. Schokolade. Mhm. Und die soll ich dir geben mit einem schönen Gruß vom Nikolaus. Mir? Ja, weil ich ihm zugeflüstert hab, dass du zwar ein Kobold, aber eigentlich gar kein so schlechter Hausgeist bist und dass er dich bis nächstes Jahr noch da lassen soll. Ja, und er lässt mich da? Ja, ausnahmsweise. Ja. Und auf den Schrecken hin sollst du die Schokolade schmecken lassen. Wirklich? Also weißt du, er hat ja gar nicht himmlisch ausgesehen, der Nikolaus. Ja. Aber das ist wirklich himmlisch von ihm. Hurra! Also ich bleibe da und ich werde ein Kobold zum Verwechseln einem Heinzelmännchen ähnlich. Naja, natürlich nicht ganz zum Verwechseln, weil ich ja Heinzelmännchen nicht leiden kann. Eben, aber eben. Ui, schau mal, der Wasserfleck ist weg. Mhm, schon, aber der Strich von dir ist noch da. Ja, der ist noch da. Zur ewigen Erinnerung. Aha. Und jedes Mal, wenn du frech sein willst, dann schaust du da hin. Ja, und dann bin ich auf der Stelle ganz abscheulich brav. Also abscheulich brav. Pumuckl, nicht abscheulich, sondern schön brav. Ja gut, also für dich schön und für mich abscheulich, aber brav. Na, also, ja. Da wollen wir uns wieder vertragen, ne? Oh ja, ja, du, wir werden uns vertragen und nur noch Nettes sagen. Ich werde mich furchtbar plagen. Denn sonst platzt mir der Kragen. Und kommt der Nikolaus wieder her, dann freuen wir uns sehr. Und dann ließ sich der Pumuckl die Schokolade schmecken. Sie schmeckte ihm besser als jede Schokolade, die er jemals gegessen hatte. Ein Heinzelmännchen ist natürlich aus dem Pumuckl nicht geworden. Er war aber lange Zeit brav. Sogar dann noch, als der Meister Eder mit einem großen Pinsel voll weißer Farbe den Bleistiftstrich für immer verschwinden ließ.